Deutschlandfunk Kultur Tonart. Zu den Exportschlagern, denen die Menschen im Ausland noch mehr bedeuten als vielen zu Hause, gehören ganz eindeutig diese Krautrock-Pioniere. Und dabei waren Kähn gar nicht so rechtwinklig durchkonstruiert und solide wie das klassische deutsche Exportgut. Kähn waren frei, fantasievoll und furios. Egal ob in Belgrad, Serbien oder in Philadelphia, USA, egal ob Alt-Rocker oder Hip-Hopper, bei Kähn bekommen Menschen, die nur etwas tiefer in Musik stecken, glänzende Ohren. Gestern ist Holger Tschukay in der Nähe von Köln gestorben, im Alter von 79 Jahren, 2 Monate nachdem seine Frau gestorben war und im Januar schon der Schlagzeuger von Kähn, Jackie Liebezeit. Was die Faszination und die Langlebigkeit des Kähn-Werkes ausmacht und wie Holger Tschukay damit zusammenhängt und auch über die Langlebigkeit seines eigenen Werkes, darüber spreche ich jetzt mit Wolf Kampmann. Er hat Holger Tschukay oft getroffen, auch weil er das Buch Kähn Bookbox geschrieben hat und dafür hat er intensiv und länger mit allen Bandmitgliedern gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Kampmann. Hallo. Kähn haben sich Ende der 60er zusammengetan. Tschukay hat nicht nur Bass gespielt, sondern auch als Toningenieur die Aufnahmen betreut. Wie hat er denn den Sound von Kähn geprägt? Holger Tschukay war jemand gewesen, der nicht auf den Mix vertraut hat. Gerade Ende der 60er Jahre hat sich ja die Studiotechnik ganz erheblich ausgeweitet und man hat immer größere Mischpulte gehabt, immer mehr Spuren zum Arbeiten gehabt. Und Holger Tschukay hat aber nicht an Mehrspurtechnik geglaubt. Holger Tschukay hat immer gesagt, der Mix muss schon in der Aufnahme drin sein. Worum es ihm geht, ist das Schneiden. Und insofern war er einer der frühen Vorläufer der Sample-Technik gewesen. Er hat Sachen aufgenommen, teilweise haben die 12 Stunden am Stück gespielt und dann hat er alles auseinandergeschnitten und neu zusammengebastelt, wirklich mit einer Schere teilweise, ganz klassisch. Aber alles dicht schon eingespielt, so dass er nicht mehr verschiedene Spuren hinterher gegeneinander verschieben konnte, oder? Genau, er fand das toll, mit unterschiedlichen Tonbandgeräten zu arbeiten und die Sachen dann so zu überspielen. Das hatte zwar immer die Gefahr, dass die Klangqualität sich erheblich verschlechtert hat, das nahm er aber dafür in Kauf, das Experiment in Gang zu setzen und nicht zu wissen am Anfang dieses Prozesses, was am Ende rauskommt. Also das war wirklich sehr frei, sehr experimentell. Ich frage mich ja immer, was Menschen dazu bringt, etwas nie Dagewesenes zu erfinden. So wie Kähn und Tschukay sich ja völlig von bisherigen Musikvorstellungen befreit haben und dann das schufen, was britische Journalisten Krautrock genannt haben. Wie lief das bei Tschukay? Wie ist er dazu gekommen? Wie konnte er so sein, so frei, das zu tun, was er getan hat? Na, das war er ja nicht alleine gewesen. Das waren die 4 anderen Kennmusiker auch. Das war eine bestimmte Chemie an Persönlichkeiten, die da zusammenkam. Ich würde mal sagen, Irmin Schmidt, der Keyboarder, war der Analytiker gewesen. Michael Karoli, der Gitarrist, das war der psychedelische Rocker-Typ gewesen. Der Schlagzeuger Jackie Liebezeit war der Eremit und Holger Tschukay war der Musketier. Das hat er von frühester Kindheit an mitgebracht, immer irgendetwas zu machen, wovon er nicht wusste, was das werden sollte, immer in seiner Fantasie zu leben. So eine Mischung aus Alexandre Dumas, Catweasel und Daniel Düsentrieb. Und mit diesem Experimentiergeist, aber noch viel mehr, mit dieser Mischung aus Verspieltheit und Fantasie konnte der natürlich Räume entdecken, in die kein anderer jemals vorgedrungen war. Dazu kommt, sie hatten gefragt, was bringt Leute dazu, etwas Neues zu schaffen? Das ist meist Unzufriedenheit. Man ist unzufrieden mit dem, was es gibt. Die kamen aus der Klassik, Irmin Schmidt und Holger Tschukay, beide Schüler von Karl-Heinz Stockhausen, fanden Rockmusik toll, Rock, aber so wie er funktioniert hat, langweilig, weil das ja meistens auf irgendwelchen Blues-Schemata beruhte und die wollten einfach eine neue Art von Rockmusik schaffen und das mit diesem ganzen Werkzeugkasten, den sie von Karl-Heinz Stockhausen mitbekommen haben. Wie glücklich oder unglücklich waren Sie denn dann mit diesem Krautrock-Begriff? Na, Krautrock waren immer die anderen, aber da waren ja Kähn nicht die einzigen gewesen. Das war wie später im Grunge, da haben auch immer Nirvana, haben niemals gesagt, sie sind Grunge, sondern Pearl Jam sind Grunge. Hat man dann Pearl Jam gefragt, haben die gesagt, Nirvana sind Grunge. So war das im Krautrock auch. Krautrock waren die anderen gewesen und damit hatte man überhaupt gar nichts zu tun. Ich habe es ja gerade gesagt, Sie haben ihn getroffen, Sie haben ihn jetzt schon charakterisiert, was die Arbeit und was das Schaffen betrifft. Was war er denn, wenn man ihn getroffen hat, so für einen Typ, der Holger Tschukay? Holger Tschukay war sehr schwer zu greifen gewesen, weil der einfach ein Künstler war, dessen Fantasie zu groß für die Welt war. Man wusste nie, was man irgendwie von ihm erwarten konnte. Der hat einen mit Geschichten überhäuft. Das war ein Füllhorn, das über einem ausgegossen wurde. Man konnte gar nicht so schnell nachfragen, wie diese Geschichten kamen. Wenn man ihn dann beim nächsten Treffen nach denselben Geschichten nochmal fragte, konnte er sich manchmal schon gar nicht mehr dran erinnern, sodass man nie so ganz wusste, war das jetzt ein Produkt seiner Fantasie gewesen oder ist das wirklich passiert und er konnte sich nur gerade nicht dran erinnern. Aber das war völlig egal. Es spielte keine Rolle, was er sagte, sondern wichtig war, dass er es sagte. Also ein beeindruckender Mensch? Absolut beeindruckend. Irgendwie jemand, der überhaupt nicht in diese Welt hineinpasste, ja, der ständig, selbst wenn man ihm gegenüber saß, an zwei Stellen auf einmal gewesen ist und die Räume seiner Fantasie ausschritt. Und das machte auch seine Künstlerpersönlichkeit aus. Der norwegische Komponist Arne Norheim, ein Weggefährte von Karl-Heinz Stockhausen, der auch Tschukai gekannt hat, sagte mal ganz allgemein, es geht immer um unerhörte Musik. Und genau darum ist es Holger Tschukai gegangen, immer etwas zu finden, was noch nicht da war. Und er hat auch mal gesagt, das Ferne ist ihm viel näher als das Nahe. Also er hat immer in der weiten Ferne nach neuen Dingen gesucht. Nach Can, 77 ist er ausgestiegen, hat er auch alleine weitergemacht oder auch mit anderen Projekten. Und was hat er denn da gemacht und wie kam er mit den Genres, die nach dem, das er erfunden hatte, wie kam er mit denen zurecht und auch mit der modernen Zeit jetzt? Holger Tschukai lebt in seinem eigenen Universum. Die moderne Zeit war ihm ebenso egal gewesen wie die Vergangenheit. Holger Tschukai wollte für sich selber neue Sachen entdecken. Ja, der war wie so ein Pilot irgendwie, der durch neue Universen fliegt, immer wieder neue Sachen gefunden hat. Und so hat er auch gearbeitet. Er hat viel mit Kurzwellenempfängern gearbeitet, wusste nicht, wenn er sich abends hingesetzt hat, was er dann irgendwie einfangen konnte. Er hat das alles aufgenommen und dann neu zurechtgeschnitten und war insofern sowohl ein Vorläufer für diese ganze Weltmusikwelle gewesen, als auch für die ganze Sample-Ideologie und für Techno und andere Musikrichtungen. Sie haben vorhin Hip-Hop erwähnt, also wichtige Produzenten des Hip-Hop wie Jay Dilla oder Flying Lotus, die berufen sich auf Can oder haben sich berufen. Ja. Jay Dilla ist ja leider auch schon lange tot. Aber ohne Can und ohne Holger Tschukai wäre das alles nicht passiert. Sie sagen, er war Vorläufer der Weltmusik. Inwiefern? Indem er zwar jetzt nicht mit Musikern aus Thailand oder von Grönland zusammengespielt hat, aber indem er eben, wie gesagt, seine Weltempfänger anhatte, seine Kurzwellenempfänger und immer alles Mögliche aufgenommen hat, aus China, von sonst wo. Also er hat 1984 zum Beispiel ein Album gemacht, das hieß Der Osten ist rot. Übrigens von der Osthälfte dieser Stadt völlig falsch damals verstanden worden, von mir unter anderem. Ich habe das gehört, Der Osten ist rot, ich lebte im Osten und dachte, ha, das ist ein Lied über uns irgendwie. Worum es ihm eigentlich ging, war eine Hymne, die in China für Mao Zedong gemacht worden ist und die er eben mit diesem Kurzwellenempfänger aufgenommen und dann wirklich in einer technoiden Art bearbeitet hat. Hören wir mal rein. Das ist erstaunlich. Von da ist es ja wirklich bis 84, bis zu Ende der 90er, überhaupt nicht so weit wie diese 13 Jahre zu Jay Dilla, der ja also soundmäßig sogar Verwandtschaften tatsächlich hat in diesen Übereinanderlagerungen und so weiter. Was hinterlässt Holger Tschukai der Welt, musikalisch und auch persönlich? Musikalisch hinterlässt er ihm eine Ästhetik oder ihr der Welt eine Ästhetik, die es vorher noch nicht gegeben hat, nämlich das Musizieren in großen Zyklen. Also er und Jackie Liebezeit waren eine untrennbare Einheit gewesen. Liebezeit hat getrommelt, wie Tschukai Bass gespielt hat. Tschukai hat Bass gespielt, wie Liebezeit getrommelt hat. Und wir finden sowas wieder in der Ästhetik der Red Hot Chili Peppers beispielsweise. Wenn wir Flea Bass hören, da ist ganz viel Holger Tschukai drin. Wenn wir den Material-Bassisten Bill Laswell, selber ein großer Produzent, hören, hören, da ist ganz viel Holger Tschukay drin. Die ganze Musikwelt hat sich durch diese Herangehensweise an Rhythmusteppiche und an rhythmische Zyklen komplett verändert. Was meines Erachtens aber noch viel wichtiger ist, was ich von ihm mitgenommen habe bei all diesen Treffen, die mich immer komplett verwirrt zurückgelassen haben, ist Holger Tschukays unerschütterlicher Glaube an die Allgegenwart des Unerklärlichen gewesen. Wow, das lassen wir so stehen. Wolf Kampmann, vielen Dank für unser Gespräch über Holger Tschukay, der gestern im Alter von 79 Jahren gestorben ist.